Zurzeit werden südlich von der Mittelgegend am koreanischen Wüstenmeer die Aktivitäten gegen die Dürre-Rege entfaltet. Im Bezirk Südfanghae wurden über 11.500 Brunnen, mehr als 1.600 Wasserbecken, hunderte Rohrbrunnen, Dutzende unterirdische Reservoir und ca. 1.630 Staubbecken wiederhergestellt und sind täglich unter Einsatz der großen Arbeitskräfte, der tausende Fahrzeuge und aller kleinen Wasserpumpen, die Bewässerung der Felder, die von der Dürre heimgesucht wurden, und die Blattdüngung in vollem Gange. Auch auf dem Lande in der Stadt Pyongyang wurden die Maßnahmen dazu ergriffen, die ausgebesserten Brunnen und Rohrbrunnen für die Bewässerung der Felder effektiv zu nutzen, und werden alle Bewässerungsmaschinen und Anlagen für die Bewässerung der Felder eingesetzt. Außerdem organisiert man die Arbeit dazu, mit Hilfe verschiedener Ersatzdünger und Wachstumsförderer die Dürreschäden zu verhüten. Die Landwirtschaftsbetriebe im Bezirk Nordfanghae machen einmal pro Woche die Blattdüngung, wodurch das vegetative Wachstum der Kulturen gefördert wird. Sie nutzen meistens das Wasser aus der Wasserstraße der Ebene Miru, wobei das Wasser, das sie sich aus eigener Kraft beschaffen, eine Nebenrolle spielt. Auch die Mitarbeiter der Ministerien und zentralen Institutionen und die Werktätigen begeben sich auf das Land und führen einen energischen Kampf gegen die größten Dürreschäden.